Obwohl durch seine Erziehung ein Italiener, gehört der unerschütterliche Friedrich zu unseren wuchtigsten Kaisergestalten. Wie einst Heinrich IV. Kämpft der Hohenstaufe um das Daseinsrecht und die Freiheit der weltlichen Macht gegenüber geistlicher Anmaßung. Es ist ein Kampf, echt deutsch für alle Völker und Herrscher ausgefochten, in dem es aber auch entscheidend um die letzte Möglichkeit ging, die königliche Gewalt in Deutschland, deren Schicksal ja leider untrennbar an das der Kaiserkrone geknüpft war, gegenüber den Territorialgewalten zu stärken und am Ende doch noch siegreich durchzusetzen. Es ging aber auch um die deutsche Einheit. Denn war einmal die Stärke der Zentralgewalt gebrochen, wer war da noch bereit, bedrohte Grenzgebiete zu beschützen und ihr Abbröckeln zu verhindern? Und wie sollte sich in Deutschland ein Nationalgefühl entwickeln, wenn anstelle des einen mächtigen Reiches zahlreiche, fast selbstständige Einzelstaaten aufkamen? So ist der Kampf des Kaisers im fernen Italien auch ein Ringen um die Sicherheit und die Einheit des Reiches gewesen. Friedrich blieb unbesiegt, allein seine Nachfolger waren nicht imstande, den Titanenkampf, der eben auch Titanenkräfte erforderte, siegreich durchzuhalten. Wir kommen zum schmerzlichsten Abschnitt der deutschen Geschichte, zum Untergang der Hohenstaufen und zum Sturz des deutschen Königtums. Der Tod des gewaltigen Gegners lässt die Waagschale des Papstes hoch aufsteigen. In Lyon erscheint der Pfaffenkönig, um die Marschallsdienste zu leisten. Innozenz IV. Kann nach Rom zurückkehren. Manfred will er mit dem Fürstentum Tarent belehnen, sonst aber verschenkt der Papst von dem Staufenerbe große Ländereien, als wenn es ihm gehörte. Die Verfassungsgesetze Friedrichs hebt er auf. Das sizilische Königreich offenbart nach dem Tode seines größten Sohnes wieder stark seinen brüchigen Charakter, den Mangel an spezifischem Gewicht. Von Manfred zu Hilfe gerufen, verlässt Konrad IV. 1250 bis 1254, nachdem er die letzten Besitzungen der Hohenstaufen zur Finanzierung des Feldzuges verkauft oder verpfändet, Deutschland. Durch Oberitalien bahnt ihm der grimmige Ezzelino den Weg. Von da an aber muss er schon zu Schiff nach Unteritalien, da der Landweg gesperrt ist. Leider verstehen sich die beiden Brüder nicht. Gemeinsam erobern sie 1253 das abgefallene Neapel und züchtigen in fürchterlicher Rache die treulose Bevölkerung. Mit dem Tod ihres Bruders Heinrich, des Sohnes der englischen Gemahlin Friedrichs, ist es mit der Freundschaft der Engländer aus. Eben daran, zu Beginn 1254 zum entscheidenden Feldzug gegen den Papst aufzubrechen, erliegt Konrad zu Savello bei Amalfi, dem italienischen Sumpffieber. Aus törichtem Misstrauen gegen Manfred hat der König sein erst zweijähriges Söhnchen, den im fernen Deutschland unter der Obhut der bayerischen Verwandten heranwachsenden Konradin, nicht der Vormundschaft Manfreds, sondern dem erbittertsten Feinde seines Hauses, dem Papst, übergeben. Dieser will nun die Verwaltung Unteritaliens in die Hand bekommen. Manfred aber, der auf das Gerücht, dass Konradin nicht mehr unter den Lebenden weile, 1258 den Königstitel angenommen, erobert Unteritalien und Sizilien ganz zurück und kann sogar in Toskana wieder Fuß fassen. An seinem Hofe blühen die Wissenschaftler. Dichter und Sänger finden Aufnahme, denn der König ist selbst ein Dichter und Sänger. Die Schattenkaiser des Interregnums werden ihm nicht gefährlich. Aber der unversöhnliche Papst Urban IV. Belehnt schließlich den habgierigen Karl von Anjou, den Bruder des französischen Königs, mit dem unteritalienischen Königreich. Vergebens bietet Manfred dem Papst 300.000 Unzen Goldes, wenn er ihn aus dem Bann löst. Sein Nachfolger Clemens IV., wie Urban ein Franzose, will den Kampf mit der Vipernbrut Friedrichs. 1265 bricht Karl von Anjou auf. Trotz eines mächtigen Sturmes kann er landen und seine Scharen mit den päpstlichen und den guelfischen Truppen zusammen 60.000 Mann sammeln. Der Papst begleitet ihn mit seinem Segen, denn der Franzose hat ihm das volle Recht über die sizilische Kirche eingeräumt und hohen Jahreszins versprochen. Nach 12 glücklichen Jahren bricht nun über den ritterlichen Manfred das Verderben herein. Wichtige Posten erweisen sich in der Stunde der Gefahr als unverlässlich. Sogar die Sarazenen von St. Germano ergeben sich rasch. Als in der Schlacht bei Benevent Manfred seine Scharen dem Feind unterliegen sieht, legt er den Helm ab und findet im Gewühl der Kämpfer den gesuchten Heldentod. Die Kirche verfolgt den Tapferen über den Tod hinaus mit ihrem Hass. Der Bischof von Cosenza lässt die Leiche ausgraben und im Tal des Baches Verde schimpflich verscharren. Die Familie Manfreds gerät auf der Flucht in die Hände des unbarmherzigen Karl von Anjou. Seine Gattin Helena von Epirus ist nach 5-jähriger Gefangenschaft auf der Burg Nocera eines langsamen Hungertodes gestorben. Die 3 Söhne Heinrich, Friedrich und Enzio haben, zumeist im Castel de Ovo, ein qualvolles Gefangenleben geführt, durch Hunger völliger Entkräftung preisgegeben. Heinrich soll dort noch 1309, also nach 45 Jahren, gelebt haben. Nur der einen Tochter Beatrix verhalf nach 18 Jahren der Gemahl ihrer Schwester Konstanze, die glücklich noch vor dem Zusammenbruch Manfreds verheiratet worden war, durch harte Drohungen zur Freiheit. Aber noch lebt in Deutschland der junge Konrad, der als Konradin, wie ihn die Italiener nannten, in der Geschichte steht. Vor ihm erscheint 1267 eine Gesandtschaft der Ghibellinen, in der die Städte Pisa, Pavia, Verona, Palermo und Luceria vertreten sind, und lädt ihn ein, das Erbe des Vaters zurückzuerobern. Der Franzose ist in Italien verhasst. In Rom hat sich ein Verwandter Konradins, der Spanier Don Enrique, der Bruder Alfons von Kastilien, zum Senator gemacht. Er hat Einfluss in Tuscien gewonnen und will mit dem Thronräuber Anjou abrechnen. Sein Bruder sitzt in dem nahen Tunis und wird gleichfalls erscheinen, sobald ein Kriegsheer nach dem Süden aufbricht. So entschließt sich der junge Konradin von Donauwörth, wo er bei seinem Oheim Ludwig II. Von Bayern die Jugend verbracht, nach dem Süden zu ziehen. Er weiß, dass Sizilien die reichste unter den 5 Königskronen seines Vaters Friedrich ist. Hat er es erobert, dann kann er sich die anderen holen, denn noch gibt es eine starke Hohenstaufenpartei in Deutschland, noch gibt es Ghibellinen in Italien. Der 15-jährige Jüngling zieht im Oktober 1267 aus, von einem stattlichen Ministerialienheer begleitet, zu dessen Ausrüstung er das letzte Gut des Hauses verkauft hat. Auf der Innbrücke von Innsbruck verfasste er sein Testament und der Zöllner wird als Zeuge genommen. Von der ahnungsvollen Mutter, die vergebens gewarnt, nimmt er zu Stams Abschied. Sein Stiefvater aber, der Graf Meinhard von Görz und Tirol, sowie der bayerische Ohm geben ihm bis Verona das Geleite. Sein Oheim Graf Galvano Lancia ist bereits vorausgeeilt, ihm in Rom die Wege zu ebnen. Als ihm ein neuer Lombardenbund den Weg versperrt, gelingt es ihm, nach Pavia durchzukommen. Von hier gelangt Konradin mit Schiffen nach dem schon begierig harrenden Pisa. Der mutige Friedrich von Österreich, sein Jugendfreund, führt zu Lande die Truppen nach. Der Angriff gegen den französischen Usurpator kann beginnen. Don Fadrique ist bereits in Sizilien gelandet, Don Enrique aber hat die Welfen in Mittelitalien und Rom niedergeworfen, so dass sich die französischen Truppen aus Tuscien zurückziehen müssen. Die abziehenden Franzosen werden von den Deutschen bei Arezzo überfallen und fast völlig vernichtet.